Ey, die Vergangenheit ist ein fetter Mensch. Ich treff ihn ab und zu beim Rappen, denn halt ihn gegen's Licht gestemmt, da fehlt Konkurrenz wie Photovoltaik, denn ich brauche Kalorien und Konsolenhydrate und Frikadellen, prüfe das Fleisch auf Energiequellen mit einem eins zum Ernst besessenen Leffelman in einem Kettenhemd und gebe Tracks zum Besseren, verkneife mir des Letzteren das Wasserzeichen einzuscannen. Es sind die rettenden Momente im Speck, momentane Tendenzen, die das Lächeln so profan ergänzen. Mit einer Banane im Fressbread und sie essen Tomaten mit Ketchup. Trotz dessen ist es kein veganer Text wie das Necronomicon, weil ich brat mir mein Rapfleisch, wenn es mir entgegenkommt, sodass es schön fett bleibt zum Erinnerungszweck. Fette Kommunikation, weil der Massephase drin steckt, wie ein Mikrofon oder Telefonzellen oder Beziehungen auf Sofa-Ecken. Ich hab sie gut genährt, jeder Besuch war's wert. Nicht so wie T-Bone Steaks von der Telekom. Beim Kohlrabi-Essen zieht es mich weiter wie Nomadenzelte. Andere braten sich Schnitzel aus Kohlrabi und Panade. Ich brate mir Skills aus akrobatischen Parts, ja. Ich liebe diese hellen Momente, weißbraunen Balken, wenn ich das Fett hochhalt wie Dollarscheine, denn die Sonne durchscheint auf dem Wasserzeichen ein. Wodkakes fütter mich erscheint, während ich in Sprechblasen schreibe, können Wildwassertouren durch Lifestyles. Danach leg ich das Kettenhemd beiseite, es fällt auf zutreffende Art und Weise auch noch direkt auf die Swiss Made gedrillte Wäscheleine. Mir krabbeln Spinnen wieder aus dem Mund, wenn ich schlafe, in Klammern Anmerkung der NS-Überwachungsapparate, denn ich snarchte zu stark oder bin zu vegetarisch, zu elementarisch oder einfach in meiner Art zu exemplarisch. Chille wie ein Kommodowaran zum Sonnenuntergang auf einem abgetrennten Roboterarm. Bin ein Anti-Held wie Deathpool und rippe mein Fleisch mit zwei Katanas auf dem Rollingstück. Zahlen wie US-Crack-Tools. Während dein Fett an Kokosnusspflanzen denkt, spielt mein Fett mich frei wie ein Bonusschwanztalent in einer App. Meine Pfirsiche sind glatt wie Gebohner, das Transparkett. Dein Fett hat einen Pflaumen wie Kokosnussschalenfell. Echt? Ja, mein Fett ist ein Showmaster wie Rudi Karre. Ey, Fräulein, das ist nicht das Kleid, das dich fett macht. Es ist das Fett, das dich fett macht.